you know about stepping. That's what I'm talking about, stepping. Yeah, I know some of you kids out there know about stepping. Yeah, that's when you move your body up and you move your body down. Then you move forward, then you move backwards. Yeah, that's what I'm talking about. I know most of you kids out there from the East know about that stepping. You kids started that shit. Yeah, you kids know about it. That's what I'm talking about. Just in high line, just stepping on the dance floor. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, sit back down, right on up, we go. We'll be right back. Everybody's talking about the good old days, right? Bye. Guten Abend, hier spricht die Polizei. Wir führen hier in der Diskothek eine Personenkontrolle durch. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Sie bekommen also von den Polizeibeamten jetzt gesagt, wie Sie sich zu verhalten haben. Bleiben Sie jetzt zunächst mal an Ihren Plätzen. Wie gesagt, das ist eine Personenkontrolle. Die Sache ist uns genauso unangenehm wie Ihnen. Wenn Sie sich den Anweisungen der Polizeibeamten fügen, werden wir die Sache so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. We'll be right back. DJ Sane and DJ Snaiku. Come on, yo. DJ Sane and DJ Snaiku. Oh yeah, show respect. DJ Snaikook, DJ Sane. Come on.